ARD. Wir spüren, dass der Frieden zerbrechlich ist. Diese Waffen sind ein Verbrechen gegen Gott und die Menschen. Wollen wir alle Verbrecher werden? Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine SS-20. Jetzt müssen wir streiten. Für uns gilt vorwärts immer, rückwärts nimmer. Das zentrale sowjetische Fernsehen zeigte heute Abend zum ersten Mal ein Bild des Kernkraftwerks von Tschernobyl unmittelbar nach der Erde. Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird. Die Wahrheit wird euch frei machen. Der Weg zur friedlichen Revolution in der Lutherstadt Wittenberg. Feature von Klaus Ilau und Friedrich Schorlemmer. Magdeburg. Am Mittwoch unternahm der evangelische Pfarrer der provinzsächsischen Kirche aus dem Kreis Zeitz, Oskar Brüsewitz, einen Selbstmordversuch. Der abnormal und krankhaft veranlagte Mensch, der oft unter Wahnvorstellungen litt. Im Sommer 1976 hat sich der Pfarrer Oskar Brüsewitz verbrannt. Friedrich Schorlemmer. Das hat den ganzen Staat, aber auch unsere Kirche völlig durcheinander gewirbelt. Wir hatten im September 1976 in Halle einen regionalen Kirchentag. Der fand nur in der Kirche statt, also in der großen Marktkirche. Und in der Kirche habe ich dann eine kleine Inszenierung gemacht, mehreres, also auch mit wunderbaren lyrischen Texten und so und Musik und eine kleine Inszenierung. Ich habe Obstkisten mit Tapete bespannt und zu einer großen Mauer aufgebaut und habe die Menschen so zwischendurch, sagen die einen auf die eine Seite, die auf die andere Seite, so hoch, dass sie sich nicht sehen konnten. Und habe gesagt, Mauern führen dazu, dass wir uns nicht mehr sehen können und uns deshalb Bilder voneinander machen. Das sind tödliche Bilder. Und wer diese Mauer durchbrechen will, muss mit dem Tode rechnen. Und dann habe ich diese Mauer durchbrochen, weggenommen und gesagt, wir brauchen Tore durch die Mauer, wenn Frieden werden will. Und wenn wir das nicht tun, werden wir alle untergehen. Das Jahr 1976. In Ost-Berlin wird der Palast der Republik eingeweiht, Rainer Kunze aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen, Wolf Biermann ausgebürgert. In der internationalen Politik geht es zwischen den USA und der Sowjetunion um Rüstungskontrolle. Erste Verträge legen Ende der 70er Jahre die Anzahl und die Obergrenze der Atomwaffen fest. Doch der Frieden ist nicht sicher. Auf dem Gebiet der Kurz- und Mittelstreckenraketen wird geforscht, entwickelt, aufgerüstet. In der DDR wächst der Widerstand gegen die totalitäre Politik der Partei und Regierung. Verbotene Bücher werden von Hand zu Hand weitergegeben, Texte verfasst und mit Wachsmatrizen heimlich kopiert. Viele der Originaltöne, die Sie in der folgenden Sendung hören werden, stammen aus dieser Zeit, die für viele inzwischen schon fast vergessen ist und an die sich andere nicht erinnern. Es reicht, die Sterne stehen blauer an, und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein, das weiche Wasser durch den Stein. Aber dann auf diesen Haufen von Stein die ganze Mauer abgebaut und alle auf einen Haufen gelegt. So. Und da haben wir einen Kranz hingelegt mit einer Schleife. Und auf der Schleife stand das Gedicht von Erich Fried, das zu jener Zeit bei uns kaum jemand kannte. Das heißt Gründe. Das ist ein Gedicht gegen die Resignation von Erich Fried, der Mehrheit der Mitbürger gesagt, in der Bundesrepublik, die meinten, man kann sowieso nichts machen. Und da hat er Redewendung aufgegriffen im Gedicht. Da heißt es, weil das ja alles nicht hilft. Sie tun ja doch, was sie wollen. Weil ich mir nicht nochmals die Finger verbrennen will. Weil man nur lachen wird. Auf dich haben sie gewartet. Und warum immer ich? Keiner wird es mir danken. Weil da niemand mehr durchsieht, sondern höchstens noch mehr kaputt geht. Weil jedes Schlechte vielleicht auch sein Gutes hat. Weil es Sache des Standpunktes ist und überhaupt, wem soll man glauben? Weil auch bei den anderen nur mit Wasser gekocht wird? Weil ich das lieber Berufeneren überlasse? Weil man nie weiß, wie einem das schaden kann? Weil sich die Mühe nicht lohnt, Weil sich die Mühe nicht lohnt. Weil sie das alles doch gar weil nicht sie alle wert das sind. Gar nicht wert sind. Ich habe also ein Gedicht, das auf diverse Situationen gemünzt war, auf die DR-Situation übertragen, das da so hingelegt. Was das für eine Stimmung war. Erst war es sehr bedrückend und hatte dann was sehr, sehr Befreiendes. Man sieht da Fotos davon, sehe ich dann, wie die klatschen und sagen, ja, jetzt haben wir aus dieser Mauer einen Haufen gemacht und auf diesem Haufen liegt diese Grabesschleife, die ja einen indirekten Imperativ bedeutet. Misch dich ein. Einer der wenigen Abende in Lutherstadt Wittenberg, an dem die Kleinstadt fast so klingt wie in den letzten Jahrhunderten ihrer Geschichte. Keine Autos, nur wenige Touristen. Meist sind die Wittenberger unter sich, promenieren durch die stillen Straßen über den Marktplatz. Wir sind froh, dass wir gerade auch in solchen kühlen Zeiten Gäste haben. Ja, und ich wünsche Ihnen einen kurzweiligen Weg in Luthers Spuren. Von Wittenberg geht vor 500 Jahren der Protestantismus mit Luthers Thesen, angenagelt an die Tür der Schlosskirche, in die Welt. Sie, die Thesen, beginnen mit den Worten: aus Liebe zur Wahrheit und dem Bestreben, sie ans Licht zu bringen. Ende der 70er Jahre wechselt der junge Pastor Friedrich Schorlemmer von Merseburg nach Lutherstadt Wittenberg und übernimmt dort die Predigerstelle in der Schlosskirche. Neues Thema im Kirchenreport. Eine Aufnahme des RIAS Berlin. Was glauben in der DDR christliche Studenten? Zu Gast im Studio ist der Konsistorialrat Wolf-Dieter Zimmermann. Er besucht 1976 Friedrich Schorlemmer in Merseburg. Ich kenne den Studentenpfarrer schon seit einigen Jahren. Ein schmaler, sensibler Typ, sehr intellektuell und äußerst empfindsam. Er weiß gut Bescheid in Philosophie, Literatur und Kunst. Er liebt den Maler Chagall. Er lebt in der Nähe von Leipzig und ist nie aus der DDR herausgekommen. Seine Kleinstadt liegt ständig im Dunst der Chemieabgase. Der beißende, etwas süßliche Geruch dringt oft bis in die Zimmer. Allmählich merkt man das gar nicht mehr, meint er dazu. Die Weltpolitik steht zu dieser Zeit im Zeichen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE. Die Schlussakte von Helsinki wird am 1. August 1975 unterzeichnet. Die Konferenz ist mehr oder weniger ein Tauschgeschäft. Auf der einen Seite gibt es die Anerkennung der Nachkriegsgrenzen durch den Westen und im Gegenzug macht der Osten Zugeständnisse bei den Menschenrechten. Für Christen in der DDR ist es ein Hoffnungszeichen. Und trotzdem bleibt die Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik die Nahtstelle zwischen den Blöcken. Die UdSSR beginnt seit 1976 als Antwort auf die gestiegene Anzahl der französischen und britischen Mittelstreckenraketen, ihre ältere Raketengeneration allmählich gegen modernere SS-20-Mittelstreckenraketen auszutauschen. Diese besitzen eine höhere Zielgenauigkeit und können mit atomaren Sprengköpfen bestückt werden. Bundeskanzler Helmut Schmidt weist auf die gewachsene Bedrohung Westeuropas hin und fordert von der Allianz geeignete Gegenmaßnahmen, wobei Verhandlungen Vorrang haben sollen. Wir setzen den Willen zur Zusammenarbeit gegen Abgrenzung. Und ich appelliere an alle Deutschen, die Ausdauer und die Geduld aufzubringen, die wir brauchen, um die gegenwärtig besonders schwierige Wegstrecke zu überwinden. Am 12. Dezember 1979 kommt es zum NATO-Doppelbeschluss. Der Frieden ist in Gefahr. Das haben die Kirchen in der DDR oft so formuliert. Insofern, weil hier in Deutschland an der Grenze der beiden deutschen Staaten die beiden Systeme sich unmittelbar gegenüberstanden und aufeinanderprallten, gab es eigentlich seit den 60er Jahren keine Frage im Bereich von Friedenssicherung, Friedenspolitik, Rüstung oder Abrüstung, die nicht in irgendeiner Weise uns hier in der DDR, sage ich mal, mit betroffen hat. Wir hatten immer das Gefühl, wenn irgendwo in diesem komplizierten System der Friedenssicherung durch Abschreckung etwas schief gehen sollte, dann sind wir die ersten Betroffenen davon. Der Theologe Joachim Garstecki gehört zu den Gründern des Aktionskreises Halle. Die Gemeinschaft war eine der wenigen Gruppen innerhalb der katholischen Kirche, die in der DDR durch zahlreiche öffentliche Stellungnahmen zu politischen und kirchenpolitischen Themen immer wieder für Zündstoff sorgten. Die Kontakte zu Friedrich Schorlemann nach Wittenberg kamen durch das Predigerseminar. Ich erinnere mich dunkel, dass ich damals als Mitarbeiter in der Studienabteilung im Predigerseminar eingeladen war, etwas zum Thema Frieden zu machen. Ich weiß nicht mehr, um was es da ging. Ich denke, da habe ich ihn zunächst kennengelernt, schon in Wittenberg. Und er ist dann sehr bald Mitglied unserer Arbeitsgruppe Friedensfragen geworden beim DDR-Kirchenbund. Unser vordringliches Ziel ist es, das notwendige militärische Gleichgewicht durch konkrete, ausgewogene und nachprüfbare Verhandlungsergebnisse. Regierungserklärung des Bundeskanzlers Helmut Kohl am 13. Oktober 1982 zur Stationierung der NATO-Mittelstreckenraketen auf dem Territorium der Bundesrepublik. Meine Damen und Herren, Friede schaffen ohne Waffen, das ist ein verständlicher Wunsch, ein schöner Traum, aber es ist vor allem eine lebensgefährliche Illusion. Frieden schaffen nur durch Waffen, das wäre eine tödliche Verblendung. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen, das ist die Aufgabe unserer Zeit. Am 22. November 1983 stimmt der Deutsche Bundestag der Stationierung von Mittelstreckenraketen auf dem Territorium der Bundesrepublik zu. Und die Sowjetunion verlegt als Reaktion darauf weitere SS-20-Raketen auf das Gebiet der DDR und der CSSR. Man spricht vom Gleichgewicht des Schreckens. Die Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung, die die evangelischen Kirchen in der DDR ab 1982 formuliert haben, ist die friedenstheologische, die friedensethische und die friedenspolitische Verdichtung auf einem langen Weg der Auseinandersetzung und der Erkenntnis mit militärischer Rüstung unter den Bedingungen des Atomzeitalters und unter den Bedingungen des Ost-West-Konfliktes. 1980 entsteht in Wittenberg eine kirchliche Basisgruppe, aus der später die Gruppe Frieden 83 hervorgeht. Eines der Gründungsmitglieder ist der langjährige Erfurter Propst Heino Falke. Da hatten wir die Idee, wir müssten unsere Kirchen bewegen, sich eindeutiger für Abrüstung, für eine atompazifistische Position zu entscheiden und auszusprechen. Das war durchaus im Zuge des konziliaren Prozesses. Wir hatten dann ja auch Schritte ausgearbeitet für unsere Kirchen im Blick auf die nächsten Synoden. Gleichzeitig, das charakterisierte mein Engagement, war ich sehr eng verbunden mit dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf und arbeitete dort in der Arbeitsgruppe für Kirche und Gesellschaft mit. Und so war ich beteiligt an der Initiative im Ökumenischen Rat der Kirchen, die zum konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung führte. Von Heino Falke stammt der Vorschlag, ein weltweites Konzil für den Frieden vorzubereiten. 1983 reist er zur Weltkirchenkonferenz nach Vancouver. Ich gehörte mit zur Gruppe der Delegierten der DDR-Kirchen. Ich war freilich kein Delegierter der DDR-Kirchen, sondern Berater des Ökumenischen Rates und von Genf angefordert. Aber in dieser Beratungsgruppe habe ich dann einen Entwurf eingebracht, der mündete in den Vorschlag, den Gedanken von Dietrich Bonhoeffer von 1934, eines allgemeinen christlichen Friedenskonzils, heute wieder aufzugreifen. Und dieser Vorschlag ging dann ein in Initiativen, die es im Ökumenischen Rat der Kirchen schon gab, vor allen Dingen auch durch westdeutsche Freunde, mit denen wir eng verbunden waren. Und das führte zu dem konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Im Zeitalter der atomaren Bedrohung und der Massenvernichtungsmittel geht es den Kirchenvertretern nicht mehr um die ideologisch aufgeheizten Debatten eines gerechten Krieges, sondern um die Entwicklung eines Systems der gemeinsamen Sicherheit. Allen ist klar, dass der militärischen Abschreckung nur mit gegenseitigem Vertrauen begegnet werden kann. Die Initiative Frieden 83 war der Versuch, das, was die evangelischen Kirchen mit dieser Absage an Geist, Logik und Praxis der Abschreckung meinten, zu übersetzen in eine verstehbare, plausible und für jeder Mann und jede Frau gut begründbare Perspektive für das eigene Handeln. Das war keine Riesengruppe, aber sehr aktiv. Lauter Leute, die Multiplikatoren waren. Ob die nun aus Bernburg oder Salzwedel oder Halle oder Magdeburg oder Herzberg oder Wittenberg oder Berlin kamen. Sie waren jeweils Leute, die etwas weiter transportiert haben. Es war eigentlich eine kleine, aber sehr aktive Ansammlung von Menschen, die den konsequenten Friedensgedanken weitertragen wollten. Ganz im Sinne von Martin Luther King, Gandhi und ja, im Sinne der Bergpredigt heute handeln. Zu den Jüngsten der Gruppe gehören der Student Peter Kube und Elke Witt, die nach dem Abschluss ihres Studiums von Halle nach Wittenberg umzieht und dort den Gesprächskreis um Friedrich Schorlemmer besucht. Angenehm war, dass solche klugen, guten Gedanken dort vorgetragen wurde. Das hatte ich zum Beispiel in meiner Umwelt auf der Arbeit nicht. Ich war in so einem Umweltinstitut, da wurde viel gelogen und geheuchelt. Und auch die Qualität der Beratung oder Gespräche war intellektuell längst nicht auf so einem Niveau, wie das in diesen Kirchenkreisen war. Die Initiative Frieden 83, das war für mich schon die Verbindung zu Friedrich Schorlemmer, dass wir uns kannten, also er hat mich getauft. Es war schon dieser Beziehung geschuldet, dort überhaupt mit hineinzukommen. Ja, gibt's hier Fragen zu? Dann raus mit den Fragen. Ansonsten würde ich dann gern ein bisschen auf ein anderes Thema kommen. Hier hat in den 80er Jahren etwas stattgefunden, was natürlich Furore machte. In DDR-Zeiten wurde hier ja, Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet. Ja, der Pfarrer Schorlemmer hat hier mit einigen, ja, damals Mutigen, diese Tat sozusagen begangen. September 1983, Evangelischer Kirchentag in Lutherstadt Wittenberg. Ich habe dann den Leuten, die dort versammelt waren am Freitagabend, gesagt, also guckt euch mal den Paulus an, der hat sein Schwert verloren und kann es nun nicht wiederfinden. Das Schwert aus Sandstein in der Paulusfigur in der Schlosskirche war, für alle Kirchenbesucher sichtbar, bei Säuberungsarbeiten abgebrochen worden und musste erneuert werden. Und da habe ich gesagt, in New York steht es gegenwärtig schlecht. Aber bei uns, morgen auf dem Lütterhof, steht es gut. Das Friedenssymbol Schwerter zu Pflugscharen geht auf einen Text des Propheten Micha zurück. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen, heißt es in der Bibel. Vor den Vereinten Nationen in New York steht seit 1959 eine Bronze mit eben diesem Symbol, ein Geschenk der Sowjetunion. Dennoch ist ein Textilaufnäher mit einem Bild davon in der DDR verboten. Im Herbst 1983, zur Zeit des Kirchentages, findet in New York eine Vollversammlung der UNO statt. Ich habe nur gesagt, in New York sieht's gerade schlecht aus. Der Paulus kann sein Schwert nicht wiederfinden und bei uns auf dem Lutherhof morgen sieht's gut aus. Na, da kamen sie aber zu Tausenden. Wir haben da die Schnitten geschmiert und den Tee gekocht und die Anwesenheitslisten da vorbereitet. Das sollte sich ja auch jeder einschreiben, ja, damit das dann auch klar ist, wer da war, wenn dann doch mal einer irgendwo fehlen sollte danach oder so. Das war richtig toll. Also dieses ganze Gefühl dort auf dem Hof, es war dunkel, dann dieses Feuer, dann diese vielen Emotionen, das waren ja nicht nur einfach Partystimmung oder so, das hatte ja auch einen richtigen Inhalt, das hatte ja einen politischen Hintergrund. Und da war das natürlich besonders knisternd, so alles, was da so ablief. Das kam auch rüber. Also es war irgendwie immer angespannt, aber trotzdem angenehm. So, das war meine Empfindung. Da waren noch Aufgaben zu verteilen. Jedenfalls, ja, Peter, kannst du das Schwert tragen? Das klang wie Abenteuer pur und war in dem Moment viel mehr, als es darum ging, dieses biblische Bild in der Hand einem Menschen zu übergeben, der daraus eine Pflugschar schmieden wird. Geld, das sie auf Schädel zu Flugscharen bezieht. Ein jeder braucht sein Brot, sein Wein. Und Frieden ohne Furcht soll sein. Ist das nicht wunderbar? Die Staatssicherheit greift nicht ein. Möglicherweise, weil Richard von Weizsäcker auf dem Kirchentag anwesend ist. Ein kleines westliches Fernsehteam filmt die Aktion. Die Bilder und Töne gehen in die Welt und Friedrich Schorlemmer gibt sein erstes Fernsehinterview. Besucher aus anderen Ländern sagen uns immer wieder, wenn sie hierher kommen, erleben sie eine gedrückte Atmosphäre, gedrückte Menschen und wenig Farbe. Und ich glaube, dass wir Christen in diesem Land dazu beitragen können, dass es lockerer, dass es farbiger wird, dass es vielfältiger wird, dass Menschen Lust haben, hier zu leben. Ich bin seit heute Morgen zuversichtlich. Die Leute, die ich heute früh gesehen habe, das waren nicht mehr die Bürger, die ich jeden Tag erlebe. Die kamen leichtfüßiger, die kamen fröhlicher, die kamen wie zu einem Fest. Es war ein außerordentlicher Tag. Auch gestern diese Jugend, die man meint, immer mit so viel Sicherheit begleiten zu müssen, wie die sich an diesem Abend verhalten hat, an dem wir ein Schwert umgeschmiedet haben. Eine Friedensbewegung war da erfolgreich, wo sie den Ernst mit der Fröhlichkeit verbunden hat. Und auch das Schwert umspielen war so eine Verbindung von höchstem Ernst und großer Ausgelassenheit. Das war vielleicht der schönste Abend in meinem Leben als Pfarrer. Deshalb meine ich, lasst uns am 10. Juni nach Bonn zur Demonstration anlässlich des Regen. Eine Friedenskundgebung in Kiel. Herbst 1983. In Ost und West demonstrieren. Und lasst uns dort unsere Solidarität mit der Friedensbewegung in der DDR zeigen. Lasst uns das Symbol Macht Schwerter zu Flugscharen zu einem gemeinsamen Symbol der Friedensbewegung in Deutschland Ost und Deutschland West schaffen. Lasst uns dafür kämpfen, dass Schwerter zu Flugscharen werden in Ost und in West. Bei einem ihrer Besuche in Lutherstadt Wittenberg lernen Eugen und Hildegard Kahl, Mitglieder einer Westberliner Kirchengemeinde, Friedrich Schorlemmer, kennen. Wir sind also von Wittenberg nach Süden und Südosten in die Elbauen gefahren und dachten auch, für uns alleine zu sein. Erst nach der Wende wussten wir, dass da doch die Stasi auch mitfuhr. Es ging einfach um die Sehnsucht nach Frieden, die Möglichkeit, diese irrsinnige atomare Bewaffnung, das war ja das zentrale Thema mit dem NATO-Doppelbeschluss, diesen Bewaffnungswettlauf zu beenden. Und da waren Leute, die dasselbe wollten. Und das war der Grund, warum wir das gemacht haben. Es war eine wunderbare Freundschaft zu Leuten, die Architekten waren, Ärzte waren, Rundfunkleute waren, Krankenschwester, Apotheker, die in einer engagierten Gemeinde in West-Berlin gegen westliche Aufrüstung anstanden. Einer war sehr aktiv in der Bewegung IPPNW, also Ärzte gegen Atomkrieg. Das sind so viele kleine Facetten, die wir eigentlich in der DDR-Zeit versucht haben, das, was der Staat gepredigt hat, real zu machen. Und da ist man sofort an Mauern gestoßen. Eva Löber, Mitstreiterin im Wittenberger Gemeindekreis. Das, was die Partei gesagt hat, war richtig. Und der Einzelne, wenn der Vorschläge machte, das spielte ja keine Rolle. Aber uns war es ja wichtig, dass die merken, hier sind Leute in diesem Land, die auch einen Kopf haben zum eigenen Denken. Ansonsten ringsrum schöne Altbausubstanz, ja, teilweise Renaissance-Fassaden, wirklich schön original. Wir gehen mal ganz kurz rein und schauen uns die Bilder an von den Kranachhöfen. So sehen die Höfe aus zur Wendezeit. Es ist also wirklich ruinenmäßig. Ja? Also, da sind viele zusammengezuckt und haben gedacht, hier es hat die Bombe gerade eingeschlagen. Ja, und aus diesen heruntergewirtschafteten, verlassenen Höfen werden dann wunderschöne Höfe. Das ist einfach ein Faszinosum, so wie dieses Haus wieder neu erstanden ist. Und aber auf der anderen Seite auch zu sehen, wie schöne Teile dieses Hauses zu DDR-Zeiten völlig zugebaut waren. Was mir immer in der DDR wehgetan hat, war die Lieblosigkeit, mit der mit alten Gebäuden umgegangen ist. Das war wertlos. Es war ein liebloser Umgang mit Gebäuden. Und unästhetisch, was das Resultat war, einfach hässlich dann. Das geht aber eben zurück auf unsere Friedensgruppe, wo wir die Gäste, und das waren ja öfter eben welche auch aus dem Westen oder aus Amerika, die unsere Stadt gezeigt haben. Und da waren die Kranachhöfe eben als ein so verfallenes Symbol für Kulturgeschichte. Das war einfach zum Schämen. Eva Löber ist heute Geschäftsführerin der Kranachhöfe. Sie war gemeinsam mit ihrem Mann aktiv in der Wittenberger Gruppe. Damals war Mut und Beharrlichkeit vonnöten, heute ist es Geduld und Beharrlichkeit. Wir waren in dieser Gruppe viele Leute, die die Hoffnung teilten. Und wenn man in einer Gruppe ist, in einer Gemeinschaft, fühlt man sich ja immer stärker. Ne? Das hat uns eigentlich durchgetragen und immer wieder auch die Diskussion darüber, dass wir gesagt haben, also wir müssen auch jeder an seinem Ort darüber reden. Und auch in den Arbeitsgremien, also nicht nur in dieser Gruppe, wo man weiß, dass man einer Meinung ist, sondern da, wo man auch aneckt mit seiner Meinung. Und dann kann man mich auch einordnen. Ne? Da hat der Freimark Wien, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein, weil das Weichwasser bricht den Stein. Die staatlichen Organe wollten im September 1983 verhindern, dass wir auf dem Marktplatz unsere Schutzversammlung machen. Wir sollten sie irgendwo auf einem entfernten Sportplatz machen, vielleicht auf den Elbwiesen, keinesfalls dort im Zentrum der Stadt. Ja, das produziert natürlich Bilder, ja, wollten sie nicht. Und dann ist die Kirche auch hart geblieben und sagt, wir können es auch international unseren Gästen nicht vermitteln, wenn wir nicht die Stadtkirche im Rücken auf diesem Platz unsere Versammlung machen. Naja, und das ist dann doch mit Standfestigkeit erreicht worden, aber war die zweite Bedingung, Schorleimer spricht dort nicht. Man hätte sich fügen können, doch Anspiel, Predigt und Fürbitten hatte Pfarrer Schorleimer bereits vorbereitet und formuliert. Sein Kollege Propst Hans Treu findet die Lösung. Er wird die Predigt halten, der Text wird abwechselnd gesprochen. Da stand eben meinetwegen drin, also ein Bibelzitat, schreit, was euch ins Ohr geflüstert wird, herab von den Dächern. Was wird heute verschwiegen und muss heute gesagt werden? Ich habe dann diesen Text dann mitgesprochen, habe auch einen Dialog zwischen Luther und einem Zeitgenossen, also immer Fragen gestellt eines Zeitgenossen an Luther, und Luther hat immer geantwortet in Originalzitaten. Ein junges Mädchen hat es gesprochen, hat sich so auf eine große Leiter gesetzt und auf das Denkmal zu Fragen gestellt. Herr Dr. Luther, Geld ging Ihnen nicht über alles, aber die Wahrheit. Deshalb haben Sie wohl auch den Finger auf Ihr Kapital, die Bibel, gelegt. Und deshalb werden Sie wohl auch geehrt. Sie werden geehrt, noch nach 500 Jahren. Millionen Christen nennen sich nach ihrem Namen. Was sagen Sie dazu? Zuerst bitte ich, man wolle meinen Namen weglassen und sich nicht lutherisch, sondern Christ nennen. Ich bin für niemanden Meister und will es nicht sein. Aber trotzdem, wir haben viel von Ihnen gelernt. Und wenn Sie sich einmal umschauen könnten, hinter Ihnen am Rathausportal, da steht ein Spruch, der für Sie sehr wichtig war. Fürchtet Gott, ehret die Obrigkeit und seid nicht unter den Aufrührern. Aber gerade Sie, Herr Luther, Sie waren doch ein Aufrührer. Sie sind sogar regelrecht ungehorsam geworden gegen Ihre Obrigkeit. Der Obrigkeit aber darf man keinen Widerstand leisten mit Gewalt, sondern lediglich mit der Kundgabe der Wahrheit. Noch heute finde ich kleine Zettel, Abschriften von Gedichten, Notizen, kurzen Texten, wieder und wieder abgeschrieben, habe ich sie an Freunde weitergegeben. Nicht nach der Lüge leben. Die Lebensmaxime des Alexander Solschenizyn ist so ein Text oder das Gedicht Aufschub von Rainer Kirsch. Damit wir später reden können, schweigen wir. Wir lehren unsere Kinder schweigen, damit sie später reden können. Unsere Kinder lehren ihre Kinder schweigen. Wir schweigen und lernen alles, dann sterben wir. Auch unsere Kinder sterben, dann sterben deren Kinder, nachdem sie unsere Urenkel alles gelehrt haben, auch das Schweigen, damit die eines Tages reden können. Jetzt, sagen wir, ist nicht die Zeit zu reden. Das lehren wir unsere Kinder, sie ihre Kinder, die ihre. Einmal, denken wir, muss doch die Zeit kommen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das war für mich auch ein befreiender Satz. Wir drücken uns ja manchmal vor Wahrheiten. Und die Unwahrheit, die brodelt in uns. Das kann ganz persönliche Dinge betreffen. Und wenn es dann raus ist, ist man auch befreit. Selbst wenn es schwierig ist. Das ist in der Gesellschaft ganz genauso. Man muss die Dinge aussprechen. Aber inzwischen haben wir eine Freiheit erreicht, in der können wir alles aussprechen. Aber es ändert sich überhaupt nichts, weil das, was Leute sagen, überhaupt nicht ernst genommen wird. Demokratische Politik heißt für mich immer, wirklich zu sehen, was ist, zu sagen, was ist und miteinander sich darüber auch im demokratischen Streit zu einigen, was wir tun können, um Probleme aus der Welt zu schaffen oder aber wenigstens zu verringern. Wer eine solche Lebenseinstellung hat und über diese auch öffentlich spricht, ist für die Staatssicherheit ein Feind der DDR. Das trifft für die ganze Wittenberger Gruppe zu, ganz besonders für deren Vordenker. Schon 1978 wird ein OV, ein operativer Vorgang, eröffnet. In einem dieser Berichte wird Friedrich Schorlemmer als Staatsfeind Nummer 1 genannt. März 1985. In der Sowjetunion übernimmt ein neuer Generalsekretär die Regierungsgeschäfte. Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Es war eine große Hoffnung. Ich habe alle Reden gelesen. Ich habe auch alle Bände noch von dem. Also, ich glaube, 7 Bände Gorbatschow habe ich nicht weggeschmissen. Und dachte, jetzt kann endlich die Idee der Freiheit mit der Idee der Gerechtigkeit verknüpft werden. Ein Traum, den ich seit 1968 geträumt habe. Auf einer Synode in Magdeburg 1985 zitiert Schorlemmer den Satz von Gorbatschow: Die größten Denker der Menschheit haben von der Gefahr eines Zurückbleibens unseres Bewusstseins hinter den schnellen Veränderungen des Seins gewarnt. Das ist in unseren Tagen besonders aktuell. Die Staatsvertreter verließen daraufhin sofort den Saal, nachdem ich zu Ende war. Die konnten nicht glauben, dass sowas in Deutschland gestanden hatte. Und ich habe damals gesagt, und das, was ich hier jetzt lese, ist genau das, was wir in der Synode seit Jahren versuchen anzuzeigen. Auch die geistigen Prozesse, die davon ausgingen. Ich denke nur an das Issyk-Kul-Forum, das ja Aitmatow mit einberufen hatte, mit Gorbatschow zusammen. Und wo führende Intellektuelle aus der ganzen Welt zusammenkamen und nach den Überlebensbedingungen unserer Welt heute fragten. In Teilen Schwedens, Finnlands und Norwegens ist eine ungewöhnlich hohe radioaktive Strahlung gemessen worden. Die Behörden wiesen darauf hin, dass Menschen nicht gefährdet seien. Wie es aus der heutigen Mitteilung des Ministerrats der UdSSR hervorgeht, gelang es, den Ausfluss von radioaktivem Stoff zu verringern und damit das Niveau der Radioaktivität im Gebiet der Station und der Umgebung erheblich zu reduzieren. Nach den vorliegenden Erkenntnissen bestand und besteht keine Gefahr für uns. Der Reaktor befindet sich, wie es heißt, im gedämpften Zustand. Das Wissen darum, dass es absolute Sicherheit nicht gibt, dass ein Restrisiko verbleibt, war und ist also die Grundlage für alle Entscheidungen, um größtmögliche Sicherheit bei der Nutzung von Kernenergie zu gewährleisten. Wir waren damals bei Tschernobyl nicht ruhig und sollten es auch jetzt nicht sein. weil diese Technologie außerordentlich gefährdend ist, selbst dann, wenn man alle Sicherheitsvorkehrungen trifft. Und für Atomkraftwerke braucht man eigentlich einen Staat, der ganz auf Sicherheit setzt. Robert Jung warnte damals vor einem Atomstaat. Und jeder Transport nach Gorleben macht uns deutlich, was für ein Potenzial da noch steckt, also an Gegenwehr und an Notwendigkeit, etwas zu schützen. Und jedes Atom-U-Boot, das da in den Weltmeeren herumkurft, macht uns deutlich, wie gefährdet die Welt ist, wenn da ein Reaktor mal explodiert irgendwo in der Tiefsee, was das für die Ozeane bedeuten würde. Ihr habt heute den längsten und anstrengendsten Tag hinter euch. Herbst 1987. Olof Palme Friedensmarsch. Ausgehend von einem Vorschlag des schwedischen Premiers, der die Idee eines atomwaffenfreien Korridors entwickelt hatte, demonstrieren mehrere europäische Initiativen für ein atomwaffenfreies Mitteleuropa. In der DDR dürfen sich erstmals neben staatlich organisierten Teilnehmern auch unabhängige und kirchliche Gruppen beteiligen. Ich nehme an einem 85 Kilometer langen Pilgerweg zwischen Ravensbrück und Sachsenhausen teil. Unvergessen die abendliche Ankunft im Ort Grüneberg. Die Glocken läuten und auf den Begrenzungsmauern der Feldsteinkirche brennen hunderte Kerzen. Die Meditation zur Nachtruhe leitet Joachim Garstecki. Das war im Grunde das erste Mal, dass öffentlich Dinge, die sonst in der kirchlichen Friedensarbeit mehr oder weniger nur hinter verschlossenen Türen und nicht öffentlich gesagt und gezeigt werden konnten, dass die von der Kirche auf die Straße kamen. In Lutherstadt Wittenberg gibt es am 5. September 1987 eine Kundgebung auf dem Marktplatz. Auch hier gestaltet die Kirche einen eigenen Weg zum Versammlungsort. Da haben wir ja auch schon kreative Dinge, Sachen, Drucke gemacht und sowas und haben mit den Leuten sprechen können. Das war eigentlich das erste Mal außerhalb der kirchlichen Mauern. Und da also mit Transparenten und Plakaten auf die Straße, die wir selber gemacht haben, ohne dass sie vorher kontrolliert wurden. Also ich hatte eine kleine Werkstatt. An Abenden haben wir kleine Tücher gedruckt mit Friedenstauben, die wir dann verteilt haben, sodass wir uns gemeinsam erkennbar machen konnten innerhalb des Marsches. Wir haben versucht, mit diesem Plakat vorn an die Rathaustruppen zu kommen. Ja? Und dann gab es einen richtigen Kampf zwischen den offiziellen Transparenten, die erkannte man immer daran, dass sie von der DEWAG gefertigt waren. Und alle, die mit Hand gemacht worden waren, das waren von den Unabhängigen, das war von uns so, nicht? Das weiche Wasser bricht den Stein. Zum Kirchentag in Halle 1988 legen die Wittenberger 20 Thesen zur grundlegenden Erneuerung der DDR vor. Kritisiert werden unter anderem gesellschaftliche Gleichgültigkeit, Amtsmissbrauch, Dogmatismus, Behördenwillkür, das bisherige Wahlsystem, ökologische Missstände. In den Kirchenzeitungen werden sie nicht veröffentlicht, in der Pressekonferenz dürfen sie nicht diskutiert werden. Da nicht alle aus der Gruppe den Mut haben, die Thesen zu unterschreiben, es bleiben fast nur Wittenberger, können sie heute mit Fug und Recht die Wittenberger Thesen genannt werden. Die 10. These wird später in der Tagesschau und den Westzeitungen aufgegriffen. Weil nur eine lebendige Kultur des Streites um die Wahrheit und um den besten Weg des menschlichen Miteinanders zu einer humanen, gerechten und überlebensfähigen Welt führt, halten wir es für erforderlich, dass die Kommunisten auf das mit Macht ausgeübte Wahrheitsmonopol und auf den prinzipiellen gesellschaftlichen Überlegenheitsanspruch verzichten, ist dort zu lesen. Also wir haben das hier gemacht, die Überschrift für die Kirchentage hieß Umkehr führt weiter und da stand in der Unterzeile, wo gesellschaftliche Erneuerung nötig wird. Also da führt eine Umkehr weiter, ein Umdrehen, ein Umdenken führt weiter. Wo Erneuerung nötig ist, braucht es auch ein Umdenken. Wir haben unsere Thesen überschrieben, die Zeit des Schweigens ist vorbei, die Zeit zu reden ist gekommen. Das war Martin Luther von 1520. Im April 1989 findet in Dresden die 3. Session der Ökumenischen Versammlung im Rahmen des konziliaren Prozesses statt. Mit großer Mehrheit werden Texte verabschiedet. Der Basistext heißt Umkehr zur Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Es gibt mehr Beteiligungsmöglichkeiten als sonst. Kritische Theologen wie Friedrich Schorlemmer und Heino Falke finden Gehör. Wir hatten in dieser intensiven Arbeit am Frieden, in der Friedensbewegung, in den Kirchen, doch Erkenntnisse gewonnen, die auch für heute aktuell wären. Und eine dieser Erkenntnisse war die des konziliaren Prozesses, dass Gerechtigkeit und Friede untrennbar zusammengehören. Dass nur in Verhältnissen eines sozialen Ausgleichs Friede gedeihen kann. Dass nur in gerechten Verhältnissen zwischen Völkern und Staaten Friede gedeihen kann. Mai 1989. Kommunalwahlen in der DDR. Der Wahlbetrug der SED wird über Oppositionsgruppen im ganzen Land öffentlich gemacht. Juni 1989. Niederschlagung des Studentenprotestes in China auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Im Sommer suchen Ausreisewillige aus der DDR in westlichen Botschaften Zuflucht. Im September öffnet Ungarn die Grenzen und die Regierung der DDR verfällt in eine Lähmung. Friedrich Schorlemmer versucht, wo er nur kann, zum Bleiben zu ermuntern. Originaltonaufnahme vom 4. September 1989, aufgezeichnet in der Reformierten Kirche Leipzig. Wer zählt die Verluste? Ich weiß auch, wer schuld ist. Aber vielleicht auch sind die schuld, die gegangen sind, weil dann wieder mehr gehen. Und hier hat sich nichts weiter, nichts Wesentliches jedenfalls verändert, jedenfalls nicht so wesentlich, dass wir sagen, ja, wir bleiben gern hier. Ich meine, dennoch sind die, die gehen, Indikatoren unserer Gesamtsituation. In Lutherstadt Wittenberg finden sowohl in der Schlosskirche als auch in den Stadtkirchen Gebete zur Erneuerung des Landes statt. Am 2. Oktober wird die Stadtkirche durch die Polizei abgeriegelt. Es gibt Personenkontrollen und Verhaftungen. Ein junges Mädchen hat abends in der Kneipe, als die jungen Leute alle zusammensaßen und einander sagten, dass sie jetzt auch abhauen über Ungarn, hat dieses Mädchen die angebrüllt und hat gesagt, seid ihr verrückt? Was wird, wenn alle gehen? Und diesen Schrei der Angst vor dem Verlassenwerden von allen, den hat sie an die Litfaßsäule geschrieben. Ich weiß nicht, an wie viel Orte, jedenfalls einfach, was wird, wenn alle gehen. Die Staatssicherheit sucht hektisch nach einer blonden Frau. Elke Witt ist blond. 24. September 1989, da hatten mich Volkspolizisten von der Arbeit abgeholt. Da arbeitete ich also schon woanders in so einem Verlag und mich mitgenommen und dann in die Verhörzelle der Stasi hier gefahren. Und da war so ein Mann, der so mit freien Oberarmen, der so Schlägertyp, wie ich jetzt weiß, da war das der von der Stasi. Und der andere war ein Hauptmann der Volkspolizei, also Kriminalkommissar, glaube ich sogar. Und die haben mich da in die Zange genommen, was ich den Abend vorher gemacht hätte. Und was war, und ich muss sagen, ich hatte nichts gemacht. Ich war einfach nur schlafen gegangen. Das war derartig harmlos im Vergleich, was man sonst gemacht hat. Früh am Morgen, 2 Uhr, wird sie nach stundenlangem Verhör wieder freigelassen. Freunde kümmern sich um ihren kleinen Sohn. Noch im September 1989 beginnt ein 17 Punkte umfassendes Zersetzungsprogramm der Staatssicherheit gegen Friedrich Schorlemmer. Dann wird das Ganze entwickelt, also wie man das machen will. Man wollte auch das Persönliche, das Private, das Familiäre, das Freundschaftliche, das Kollegiale und das berufliche Umfeld verderben, zersetzen nannten die das, nicht? Also wenn das alles anders gekommen wäre, mich hätten sie schon zerrissen und kaputt gemacht. Wir sind ganz nah dran, die Schlosskirche mit dem stattlichen Turm des Schlosses. Wir lesen, ein feste Burg ist unser Gott, der Beginn des großen Chorals. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den teilweise gewaltsam aufgelösten Massendemonstrationen vom Wochenende bemüht sich die Kirche in der DDR verstärkt um Mäßigung auf beiden Seiten. Staats- und Parteichef Honecker hat erneut jede Veränderung abgelehnt. Bei einem Treffen mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten des chinesischen Staatsrates, Yao Jilin, in Ost-Berlin betonte er, zum Sozialismus gäbe es keine vernünftige Alternative. Die neuralgischen Punkte, wie einige Kirchen, der ganze Alexanderplatz oder das Brandenburger Tor, wurden großräumig abgeriegelt. Die ausländischen Reporter wurden bei ihrer Arbeit massiv behindert. Die Stadt Leipzig ist völlig für Journalisten gesperrt. In der Innenstadt dort haben, wie wir gerade erfahren, nach dem traditionellen Montagsgebet wieder mindestens 10.000 Menschen für Demokratie und Reformen demonstriert. In einem eindringlichen Appell wurden die Teilnehmer von den Leipziger Menschenrechtsgruppen zu Ruhe und Besonnenheit aufgerufen. Enthaltet euch jeder Gewalt, hieß es in dem Aufruf. Die Demonstrationen dauern an. Das Worte der Gewaltlosigkeit, ganz im Stil Martin Luther Kings, Wirkung haben, mitten in einer belagerten und abgesperrten Stadt gestern Nachmittag und Abend. Ich denke, wir in Wittenberg, hier wie woanders, haben Grund, den Leipziger Bürgern, den 70.000 von gestern, herzlich zu danken. Ich glaube, dass in den letzten 30 Jahren nicht so viele Menschen in dieser Kirche waren. Wir sind alle durchgerüttelt. Ich auch. Friedrich Schorlemmer in einer Ansprache am 10. Oktober 1989 in der Schlosskirche zu Wittenberg. Wir wollen, bevor wir nachher miteinander beten, einander informieren über das, was uns wichtig ist. Wer Verantwortung wahrnehmen will oder soll, muss informiert sein, gut und richtig, sachlich und umfassend. Es gibt für uns ein Recht zu wissen und manchmal sogar eine Pflicht zu wissen. Wo lebenswichtige Informationen enthalten werden, womit Macht entschieden wird, was erwachsene Menschen wissen dürfen und wie sie denken sollen, da wird eine Gesellschaft krank. Gast in der Schlosskirche ist an jenem 10. Oktober 1989 Giselher Quast, Pfarrer im Dom zu Magdeburg. Wir haben gestern im Magdeburger Dom mit etwa 5.000 bis 6.000 Menschen zusammengesessen und gesprochen, soweit das in dieser Zahl überhaupt noch möglich ist. Und ich möchte Sie hier in Wittenberg grüßen und ich soll Sie grüßen von diesen 5.000 bis 6.000 und Ihnen Mut machen, hier weiterzumachen in Wittenberg. Gleichzeitig ist am letzten Montag in Magdeburg, und das war der Höhepunkt der Kampagne, mit Eisen regelrecht gerasselt worden. Das Sicherheitsaufgebot, das Magdeburg hatte, muss mindestens der Zahl derer im Dom entsprochen haben. Kampfgruppen sind bataillonsweise aus den Betrieben, den Schwermaschinenbetrieben, aus den umliegenden Kreisstädten bis nach Wernigerode, nach Magdeburg eingerückt. Schützenpanzerwagen sind aufgefahren mit Wasserwerfern, mit aufgeschraubten Gittern zum Zusammenschieben der Menge. Gepanzerte Kettenfahrzeuge waren im Einsatz. Wir haben den letzten Montag friedlich zu Ende gebracht und wir haben in dieser Woche die Zusage erhalten, dass künftig nicht mehr Gewalt eingesetzt werden wird. Sowohl für Magdeburg als auch für Wittenberg gilt, was auf den selbstgefertigten Armbinden der Organisatoren zu lesen ist. Keine Gewalt, stattdessen Dialog. In Wittenberg ist die große Volksaussprache über die Krise des Landes für den 9. November abends festgelegt. Horst Dübner, heute Stadtrat und Mitglied der Linken, war damals erster Sekretär der Kreisleitung der SED. Ich kann mich erinnern, dass wir am 9. November die Veranstaltung in der Stadthalle hatten, wo es speziell um Fragen der Kommunal- und der Sicherheitspolitik ging. Diesem Tag ist dann auch der Bürgermeister von Wittenberg zurückgetreten. Aber da wussten wir zu diesem Zeitpunkt in der Halle noch nichts davon, dass Günter Schabowski in der aktuellen Kamera mitgeteilt hätte, dass angeblich ab sofort die Grenzen geöffnet sind. Die Straße. Wenige Tage zuvor, am 4. November, findet die große Demonstration auf dem Alexanderplatz statt. Dort trifft Friedrich Schorlemmer auf Günter Schabowski, erster Sekretär der Bezirksleitung der SED Berlin und Mitglied des Politbüros. Ich war ja von der Synode aus Erfurt angereist. Ich war übrigens der einzige Nicht-Berliner, der da geredet hat. Und der Schabowski, dieser Schweinehund, der aber in dem Prozess der Entmachtung des Politbüros eine große Rolle spielte, weil er der Erste war, vielleicht auch der Einzige, der als Politbüro-Mitglied auf die Straße gegangen war, mit den Leuten direkt geredet hatte. Muss man ihm noch zugutehalten. Es geht nicht um seinen Satz, weshalb er weltberühmt geworden ist, sondern dass er das gewagt hat. Sondern eine sozialistische Protestdemonstration. So, und dann bin ich dann da hoch, hatte so mein Gekrakel. Die anderen hatten ja auch schon so richtige Karteikarten, so, wo alles genau drauf stand. Und ich hatte mein Gekrakel. Und hab dann gesagt, einfach dumpf geduckt, gebückt haben wir gelebt und nun sind wir freier. Und dann habe ich so einzelne Sätze noch eingefügt, zum Beispiel, wir sind auferstanden aus Ruinen und hab dann hinzugefügt. Und bald werden wir dieses Lied auch wieder singen. Im Herbst 1989 sind wir auferstanden aus Ruinen und der Zukunft neu zugewandt. Und bald werden wir dieses Lied auch wieder singen. Hier lohnt es sich jetzt, hier wird es spannend, bleibt doch hier. Jetzt brauchen wir buchstäblich jeden und jede. Es ist wahr, unser Land ist kaputt, ziemlich kaputt. Es ist wahr, dumpf, geduckt, bevormundet haben wir gelebt so viele Jahre. Heute sind wir hierher gekommen, offener, aufrechter, selbstbewusster. Wir finden zu uns selbst. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handelns. Wir können stolz sein. Nach seiner Rede geht Schorlemmer in das kleine Café unterhalb der Rednertribüne. Schabowski sitzt etwas abseits der anderen. Friedrich Schorlemmer spricht ihn an. Und habe dann mit ihm geredet und habe ein sehr offenes, also ein schnodderiger Mensch, ein sehr offenes Gespräch gehabt. Er sagt, es geht noch um ganz andere Veränderungen. Herr Pfarrer, es geht noch um ganz andere Veränderungen, als wir bisher haben. 4. November. Und als er dann da hoch musste, sagte er, also Herr Pfarrer, ich muss jetzt so hier hoch, also geben Sie mir nochmal einen Segen, ja? Ich muss jetzt hier hoch. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Schabowski, mit dem Segen spaßt man nicht. Ja. Aber er hat dann später behauptet, ich hätte ihn, bevor er da hochgegangen sei, noch gesegnet. Solch ein Lump. Aber die beiden, die zum Apparat gehörten, sich dort den Massen gestellt haben, verdienen doch meinen Respekt. Markus Wolf und auch Schabowski. Dass die das durchgehalten haben, schon erstaunlich. Ich habe noch einen Vorschlag. Aus Wandlitz machen wir ein Altersheim. Es war ein Tag der Abrechnung und der Heiterkeit zugleich. Der demokratischen Heiterkeit von Menschen, die sagten, das wollen wir nicht mehr. Oder die Künstler, davon redet gar keiner mehr. Die haben doch den Alex tapeziert. Weil ja, der Hager gesagt hatte, 87 im November, wenn der Nachbar sein Zimmer tapeziert, muss man nicht selber das auch noch machen, wo der Nachbar das macht. Und dann haben die einfach den Alex tapeziert, eine Riesenfläche, so. Und das in einem Land, wo es wirklich kaum Papieren gab, war so toll, das einfach den Alex neu tapeziert. Ach, war das schön. Was ich jetzt tue, abtreten! Bis zum Oktober 1989 werden Gesprächsangebote seitens der Kirche von den noch politisch Verantwortlichen ignoriert. Auch von Horst Dübner, dem Parteisekretär von Lutherstadt Wittenberg. Konnte oder durfte er damals nicht reagieren? Das will ich jetzt so nicht sagen, die durfte ich nicht beantworten. Das war mehr so eine innere Zensur, die man sich selber auferlegt hat. Ich habe aber, ich will das mal so formuliert, damals als erster Sekretär der Kreisleitung auch gut funktioniert. Und erst spät im Herbst, als dann die Auflösungsprozesse schon im Gange waren, kam dann, nachdem ich nochmal dringlich in Halle um eine sogenannte Erlaubnis gebeten hatte, das Signal, na dann mach doch, was du willst und dann führst du eben die Gespräche. Wir können da als Bezirksleitung in der Situation dir nicht mehr vorschreiben, was du tust oder nicht tust. Der Parteisekretär Horst Dübner ist nicht und Friedrich Schorlemmer noch nicht demokratisch legitimiert. Beide übernehmen in einer brenzlichen Situation Verantwortung, auch wenn einige dem heutigen Publizisten und Friedenspreisträger übel nehmen, dass er die alte Staatsgewalt in den Übergang einbezog. Schließlich war er auch einer, der sich für die Dinge, die er getan hatte, auch öffentlich auf dem Marktplatz entschuldigt hat. Ich habe das nur von sehr weitem gehört, weil jemand gesagt hatte, und was haben Sie mit Friedrich Schorlemmer gemacht und Sie und Ihre Sicherheitsapparate? Und da hat er ja vor ein paar tausend Leuten gesagt, dass das nicht in Ordnung war, dass ihm Schlimmes zugefügt worden ist und noch hätte Schlimmeres sein können und er sich dafür schämt und für das, was er zu verantworten hat, auch entschuldigt. Ja und? Will ich noch mehr? Ich glaube, er hätte die Möglichkeit gehabt, wenn er sozusagen daran interessiert gewesen wäre, in irgendeiner Art und Weise Gewalt den Weg zu bahnen, dass er es gekonnt hätte. Aber er hat es nicht gemacht und ich denke, dafür hat er heute auch noch Respekt und Anerkennung verdient. Ja, und ganz rechts, da ist der Ort, wo wir unsere Tour begonnen haben. Lutherhaus, altes Kloster. Wir sehen also auf dieser Darstellung das ganze Wittenberg. Eine Meile lang, aber voller Geschichte. Epilog. Zwischen den Jahren meint die Zeit zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem 6. Januar, dem Dreikönigstag. Zwischen den Jahren, so heißt ein Abend mit Piano und Poesie in Dierhagen an der Ostsee. Friedrich Schorlemmer und die Pianistin Ulrike May werden erwartet. Poetisches und Nachdenkliches vom Theologen aus Wittenberg wechselt und ergänzt sich mit der Sensibilität der Pianistin. Für alles Tun auf dieser Welt kommt die Zeit, wenn es dem Himmel so gefällt. Die Zeit der Furcht, die Zeit zum Mut, die Zeit, die weit von Bös und Gut. Die Zeit zum Frieden nach all dem Leid, denn Streit und Friede hat seine Zeit. Für alles Tun auf dieser Welt kommt die Zeit, wenn es dem Himmel so gefällt. Strandspaziergang. Ein ruhiger, sonniger Wintertag. Meine Augen suchen die dünne Linie des Horizonts weit hinten. Vor 20 Jahren war für uns dort irgendwo die Welt zu Ende. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ich würde sogar sagen, mein Apfelbäumchen pflanzen, das meine da zu tun. Die Wahrheit wird euch frei machen. Der Weg zur friedlichen Revolution in der Lutherstadt Wittenberg. Feature von Klaus Ilau und Friedrich Schorlemmer. Redaktion Ulf Köhler. Er sprach Robert Galinowski. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Tobias Barth. Regie Sabine Ranzinger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.